Kontakten sollen wieder größere Treffen möglich sein, auch mehr Mannschaftssport im Freien. Schon bald kann man selbst zu Hause testen, ob man Corona hat. Das zuständige Bundesinstitut hat für 3 Selbsttests jetzt Sonderzulassungen erteilt. Gesundheitsminister Spahn meint, die Tests kämen in den nächsten Tagen in den Handel. Nächste Woche würden weitere zugelassen. Dafür nimmt man selbst einen Abstrich aus der Nase. Er gilt als der Chef der Terrorgruppe IS in Deutschland, der Iraker Abu Wala. Er wurde heute vom Oberlandesgericht Celle in Niedersachsen zu 10,5 Jahren Haft verurteilt. ARD-Korrespondent Torben Hildebrandt. Der Prediger habe Anhänger dazu animiert, sich dem IS anzuschließen und nach Syrien auszureisen oder Anschläge in Deutschland zu verüben. Das habe er nicht in seinen Predigten im deutschsprachigen Islamkreis in Hildesheim getan, sondern am Rande, in kleineren Kreisen, so der Vorsitzende Richter Rosenow. 3 Mitangeklagte Abu Wallas wurden zu 8, 6,5 und 4 Jahren Haft verurteilt. Größter Kokainfund in Europa. 16 Tonnen hat die Polizei im Hamburger Hafen entdeckt, in 3 Containern aus Paraguay. Weitere 7 Tonnen Kokain wurden in Antwerpen in Belgien gefunden. Straßenverkaufswert insgesamt über 1 Milliarde Euro. Ein 28-Jähriger aus den Niederlanden soll für die Lieferung verantwortlich sein. Er wurde festgenommen. Streik am Frankfurter Flughafen, das gab es schon häufiger, aber bestimmt noch nicht so. 5 Beschäftigte der Firma Visag sind im Hungerstreik. Grund ist eine Entlassungswelle. HR3 Hessen Schaureporter Roman Warschauer. Insgesamt wurden 230 Mitarbeiter, die unter anderem Flugzeuge abfertigen oder Passagierbusse fahren, gekündigt. Und das, obwohl ja unter anderem noch bis Ende des Jahres Kurzarbeit möglich wäre. Visag selbst sieht die Kündigung aber angesichts der aktuellen Lage im Luftverkehr als alternativlos. Das waren die HR3 Nachrichten. Zu Hause in Hessen. Also ich glaube, es ist safe, die dicken Schals und Handschuhe wegzuräumen. Auch wenn es nochmal abkühlen sollte. Also wir sind ready für den Frühling, oder? Also ich weigere mich, die nochmal rauszukramen. Ich bin Jasmin Pur. Hello. Bis zu 21 Grad heute, sagt unsere H3-Wetter-App. Und Sonne den ganzen Tag. Auch morgen schön, hell und viel blauer Himmel bei bis zu 20 Grad. Kurzes Update aus unserem H3-Verkehrszentrum, damit ihr gut ankommt. Vorsicht bitte auf der A3 Würzburg Richtung Frankfurt. Zwischen Überleitung Offenbach und Frankfurt Süd liegen mehrere Matten auf der Fahrbahn. Vorsicht auch auf der A5 Heidelberg Richtung Darmstadt. Zwischen Heppenheim und Bensheim Reifenteile auf der Fahrbahn. Auch Vorsicht bitte auf der A7 Kassel Richtung Fulda. Zwischen Guxhagen und Melsungen liegt ein Taxischild auf der Fahrbahn. Zur A5 Heidelberg Richtung Darmstadt. Zwischen Dossenheim und Hirschberg 3 Kilometer Stau. Hier hat es einen Unfall gegeben und der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Dauert hier ungefähr 15 Minuten länger. A7 Fulda Richtung Kassel. Zwischen Raststätte Großenmoor und Niederaula 9 Kilometer Stau und stockender Verkehr. Die Unfallstelle ist geräumt. Alle Staus auf eurer Strecke natürlich auch bei hr3 im Web und in unserer App. So, wir schippern durch diesen frühlingshaften Tag auf einer Welle mit dem Wellerman. Altes Seemannslied, neu aufgelegt von Nathan Evans. Da, da, da, da, da. Ja, sorry, Ohrwurm gleich hier bei uns. Außerdem Shakira und Hips Don't Lie. Echte Abwechslung. Deine Hits im Lieblingsmix. Lieblingsmix. HR3. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Bully of Tea. The winds blew up her bowed up down. Oh, below my bully boys blow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. She'd not been 2 weeks from shore when down on her a right whale bore. The captain called all hands and swore he'd take that whale in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Before the boat had hit the water, the whale's sail came up and caught her. Hands to the side, harping and fought her when she dived down low. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. No line was cut, no whale was freed. The captain's mind was not of greed, and he belonged to the whaleman's creed. She took that ship in tow. Soon may the Wellerman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Die. for 40 days or even more. The lane went slack, then tight once more. All boats were lost, there were only four, but still that will did go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. As far as I've heard, the fight's still on. The line's not cut and the whale's not gone. The willowman makes his regular call to encourage the captain, crew and all. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. Soon may the willowman come to bring us sugar and tea and rum. One day when the tonguing is done, we'll take our leave and go. HR3. Deine Hits im Lieblingsmix. No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shakira, Shakira. I never really knew that she could dance like this. Hey. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Sí. Bonita. Sí. Casa. Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise. Attraction, attention. Don't you see, baby, this is perfection. Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. Yeah. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you right and left it, so you could keep on shaking it. I never really knew that she could dance like this. Yeah. She make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Shakira, Shakira. Oh baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go real slow. Don't you see, baby, I see it's perfect. Babe, I know I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Just see, baby, Shakira, this is perfection. Shakira. Oh boy, I can see your body moving. Half animal, half man. I don't really know what I'm doing, but just seem to have a plan. My will, I'm self-restrained. Have come to fail now, fail now. See, I'm doing what I can, but I can't. So you know that's a bit too hard to explain. So sexy, I am a fantasy, a refugee like me back with the Fugees from a third world country. Uh-huh. I go back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We lead a whole club dizzy. Yeah. Why the CIA wanna watch the Colombians and Haitians? I ain't guilty, it's a musical transaction. Oh. Bobo, zobo, no more do we snatch rope. Refugees run the seas cause we on our own boat. I'm on tonight, my hips don't lie, and I'm starting to feel you, boy. Come on, let's go, real slow. Baby, like this is perfecto. Oh, you know I'm Shakira, Shakira, Hips Don't Lie in HR3. Das Herzensprojekt von Christopher Schömer aus Grünberg bei Gießen ist was für uns alle. Mein Herzenswunsch ist, Vans auszubauen, damit ihr in Urlaub könnt. Miete frei mit HR3. Wir unterstützen dich bei deinem Herzensprojekt. Christopher war eigentlich Schornsteinfeger, hat aber leider letztes Jahr seinen Job verloren. Christoph, dann kam dieser Moment, ne, an dem du gesagt hast, ich mache jetzt das, was mein Herz mir sagt. Ja, und dann ist es passiert und dann sind wir auf dem Weg nach Ingolstadt gewesen zu einem Kumpel von mir und haben auf dem Weg so einen Podcast gehört. Da ging es halt eben darum, dass man das machen soll, wonach das Herz eigentlich ruft und was man aus Herzen gerne machen will. Und dann habe ich vor 2 Jahren angefangen, unseren Van auszubauen, unseren eigenen, mit dem wir dann in Urlaub gefahren sind. Deine Freundin und du, ne? Genau. Und dann habe ich gemerkt, dass mir das unheimlich viel Spaß macht, so Fahrzeuge auszubauen. Mhm. Und es gibt aber schon Firmen, die auf Kundenwunsch so Fahrzeuge ausbauen. Mhm. Das ist aber auch immer noch sehr, sehr teuer. Und dann habe ich mir überlegt, weil auch viele Bekannte uns dann mal gefragt haben, ob sie unseren Van mal ausleihen könnten, gegen Bezahlung natürlich. Ich sagte, das ist doch genau das. Ich kann die Wohnmobile so ausbauen, wie ich das möchte und habe Spaß dabei und vermiete die und kann die natürlich deutlich günstiger anbieten, mhm, als jetzt ein fertiges Wohnmobil, weil die natürlich in der Anschaffung schon viel teurer sind. Das Problem ist nur, dass man in Deutschland es sehr, sehr schwer gemacht bekommt, sich selbstständig zu machen. Ja, die über 14.000 Euro Kreditrate, die Christopher dank HR3 sparen würde, würden ihm sehr helfen. Morgen bei Tanja und Tobi in der HR3 Morning Show wird der oder die Nächste glücklich gemacht. Vielleicht ja auch ihr. Miete frei mit HR3. Wir unterstützen dich bei deinem Herzensprojekt. Klick hr3.de. No painted trains on the underground, no kids with spray cans drawn over the fences. All the suits and ties all march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's a city of 1,000 heartbeats, no room for another soul. Terry. Zum Roadmovie sein, ne? Rag and Bone Man, All You Ever Wanted in HR3. Wir lieben Abwechslung und deswegen gleich Camouflage. Und Ava Max. Richtig geiler Hit, My Head and My Heart. Ja, wenn wir schon nicht in die Dissen und in die Clubs können, dann bringen wir das Feeling wenigstens nach uns zu Hause, nach Hessen hier. In euer Radio. Gleich bei uns HR3, deine Hits im Lieblingsmix. Joko, guck mal, wie cool. Dein altes Smartphone hier sieht noch aus wie neu. Brauchst du es noch? Könnte ich wirklich gut bei ebay.de verkaufen. eBay, eBay, eBay. Manchmal glaube ich wirklich, dass du nur für eBay hier bist. Hä? Ich kaufe uns beiden noch davon was Schönes.

folks at the club all hazy. Spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me saying, ayo. I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Ayo. I'm tired of using technology. I need you right in front of me. Soaking on into my set sheets. When you ready to ride, I'll be ready to roll. I'll be in this bitch till the club close. What should I do in all fours? Now that shit you begin to law. Different style, different move. Damn, I like the way you move. Girl, you got me thinking about all the things I do to you. Let's get it popping, shorty. We can switch positions from the couch to the counters of my kitchen. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get Technology. Wie wunderschön, was das mit einem macht, oder? Die Sonne scheint, der Himmel ist blau, mehr Farbe. Zu Hause in Hessen. Und so ein bisschen mehr Leben einfach. Die Vögel zwitschern und viele Kinder sind wieder auf den Straßen unterwegs, von der Schule nach Hause bei bis zu 20 Grad. Das sagt die HR3-Wetter-App. Kurzes Update aus unserem HR3-Verkehrszentrum, damit ihr gut ankommt. A5 Heidelberg Richtung Darmstadt zwischen Dossenheim und Hirschberg. 3 Kilometer Stau nach einem Unfall. Der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet. Daher dauert hier ungefähr 15 Minuten länger. Das war's auch schon. Alle Staus auf eurer Strecke bei HR3 im Web und in unserer App. Jetzt und together für diesen tollen Tag und außerdem gleich Mr. Big und Wild World. Ich bin Jasmin Pur. Hi. say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. HR3. Wir denken heute an Volkmarsen. Heute vor einem Jahr ist da ein Mann beim Rosenmontagszug in die Menge gerast. 154 Menschen sind dabei verletzt worden. Und der Amokfahrer, der schweigt immer noch. Aus diesem schrecklichen Ereignis ist Zusammenhalt entstanden. Es hat ja keine Minute gedauert. Da kam aus allen Ecken Verbandskästen. Ne? Und ich persönlich finde es heute noch ein tolles Gefühl, Leute zu haben, die auf einen Zug kamen. Kann ich dir helfen? Ist alles in Ordnung? Dass diese Gemeinsamkeit da war. Das ist Petra, die war mit ihrer Familie mittendrin. Ihre Tochter Elisa ist angefahren worden. Die Enkelin Laila, die musste sogar auf die Intensivstation. Heute geht's der Familie wieder gut und Petra sagt, diese Hilfsbereitschaft vor einem Jahr, die hat sie so sehr berührt. Ihr Chef hat zum Beispiel sofort den Supermarkt aufgemacht. Man konnte auf Toilette gehen, die haben Brötchen gebacken, die haben Getränke zur Verfügung gestellt für die Ersthelfer. Die Apotheke Böttrich, die haben ja aufgemacht. Diese ganze Gemeinschaft war einfach klasse, finde ich. Ja, und eine Begegnung hat die Familie ganz besonders berührt, hat uns Elisa erzählt. Das war so ein junges Mädchen, das hat mir und meiner Nichte sofort geholfen. Und da haben wir dann hinterher auch eine Tüte mit Schokolade und so gemacht, mit einem Brief, den wir zusammen gemalt haben und so, dass wir ihr danken. Von der Feuerwehr war das eine junge Frau, ja. Stand sofort da und hat geholfen. Und dann sind wir hingefahren und haben ihr das Geschenk gebracht, ne? Dann hat sie sich gefreut. Ah, Volkmarsen steht zusammen. Vor einem Jahr und auch heute noch. Um 18 Uhr gibt's einen Gottesdienst in der evangelischen Kirche. Und ihr könnt online dabei sein auf hessenschau.de. Es geht gerade erst los, ich will so viel nicht.

you close your eyes. Does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? We were caught up and lost in all. Tumbling down in the city that we love. Great clouds roll over the hills, bringing darkness from above. But if you close your eyes, does it hurt? And the walls kept tumbling down. Im Lieblingsmix HR3. We were chasing sunsets, now it's darkness after dawn. Living for the moment, never thought that you'd be gone. I always thought you'd be there walking by my side. Now I'm just trying to make it through another night. But it's so hard to look back, cause every second feels so wrong. Every day I'm waking up without you. You left me lonely in this room. And I don't think I'm ever getting used to being broken, being bruised. When you really love somebody, it really hurts to lose somebody. Oh, I keep thinking, what the hell do I do? What the hell do I do? Waking up without you. To talk about tomorrow, but I guess that's in the past. I got dreams I gotta let go, cause forever goes too fast. I always thought you'd be there walking by my side. No, I'm just trying to make it through another night. Oh, it's so hard to look back, cause forever goes too fast. Every day I'm waking up without you. You left me lonely in this room. I don't think I'm ever getting used to being broken, being bruised. When you really love somebody, it really hurts to lose somebody. Oh, I keep thinking, what the hell do I do? What the hell do I do? Waking up without you. That I carry with me, they keep making it hard to breathe, they keep keep making it hard to leave. I'm just looking at that empty space. So far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. She tells him, your life ain't gonna be nothing like my life. You're gonna carry. They said too young, what are you thinking? They told the truth, she chose to use her hide and keep him. Now she got a 6-year-old trying to keep him warm, trying to keep all the gold. When he looks in her eyes, he don't know he is safe. When she says, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. In HR3. Es ist 14 Uhr. Alles, was wichtig ist. Immer aktuell von unseren ARD-Korrespondenten in der ganzen Welt und von den HR3 Hessenschau-Reportern. Live aus der Nachrichtenredaktion des Hessischen Rundfunks. Hier sind die HR3 Nachrichten. Ich bin Felix Hilbert. Guten Tag. Die hessische Polizei ist mit Razzien gegen Hass und Hetze im Internet vorgegangen, zusammen mit der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt. 11 Beschuldigte haben sie im Visier. HR3 Hessenschau-Reporter Frank Angermund. Die 10 Männer und eine Frau sollen unter anderem die Gewalttaten von Hanau, den Mord an Kassels Regierungspräsidenten Lübcke oder die NSU-Morde im Netz befürwortet haben. Sie sollen auch zu Gewalttaten gegen Flüchtlinge und Politiker aufgestachelt haben. Und die Ermittlungen gegen die Verdächtigen aus ganz Hessen sind durch Meldungen aus der Bevölkerung bei der hessischen Meldestelle Hessen gegen Hetze gestartet worden. In der Sonne draußen im Biergarten oder Straßencafé sitzen, das soll bald in Hessen wieder möglich sein. Ministerpräsident Bouffier ist für Lockerung der Corona-Regeln und hat jetzt gesagt, wie er sich das vorstellt. Die Geschäfte sollen bald wieder öffnen, am Anfang aber nur zum Anprobieren von Kleidung mit Termin. Auch Lokale sollen ab April wieder öffnen, aber erst einmal nur die Außenbereiche. Bundesgesundheitsminister Spahn geht davon aus, dass die ersten Corona-Selbsttests für zu Hause in den nächsten Tagen in den Handel kommen. 3 sind heute zugelassen worden. ARD-Korrespondent Dietmar Dörner. Die Anwendung aller 3 Tests soll einfach sein. Es reicht ein Abstrich im vorderen Nasenbereich. Bis heute sind beim Bonner Bundesinstitut über 50 Anträge auf eine Sonderzulassung für Selbsttests gestellt worden. Ein wichtiges Kriterium für die Zulassung ist laut Institut eine einfache und sichere Anwendung, sodass Corona-Infektionen direkt und fehlerfrei angezeigt werden können. Dem deutschen Wald geht es immer schlechter. Nur noch 21% der Baumkronen waren letztes Jahr ohne Schäden. Der schlechteste Wert seit Beginn der Erhebung 1984. Das steht im neuen Waldzustandsbericht. ARD-Hauptstadtkorrespondentin Birgit Schmeitzner. Das vergangene Jahr sei wieder ein Trockenjahr gewesen, geprägt zudem von Stürmen und Schädlingen. Dem Bericht zufolge sieht es bei den Laubbäumen am schlechtesten bei den Buchen aus. 55% weisen deutlich lichtere Baumkronen auf. Bei den Nadelbäumen stechen vor allem die Fichten heraus. 44% haben deutlich sichtbare Schäden an den Kronen. Das Bundeskabinett will den Einsatz in Afghanistan verlängern. Es hat heute grünes Licht dafür gegeben, dass die Bundeswehr bis Ende Januar 2022 in Afghanistan bleibt. Letztlich entscheidet aber der Bundestag über die Verlängerung. Das waren die HR3 Nachrichten. Zu Hause in Hessen. Klassischer Fall von Übergangsjacken sind doch keine schlechten Erfindungen. Heute Morgen habe ich mir einen abgeschwitzt beim Kinderwegbringen, aber ohne den dicken Parker hätte ich gefroren. Heute Nachmittag brauchen wir wenig obenrum, viel Sonne, sagt die HR3 Wetter-App. Vielleicht noch ein bisschen trüb durch den Saharasand in der Atmosphäre. 15 bis 21 Grad und morgen auch nochmal Frühling in Hessen. Kurzes Update aus dem HR3-Verkehrszentrum, damit ihr gut ankommt. A5 nur, wow, Heidelberg Richtung Darmstadt, zwischen Dossenheim und Hirschberg. 3 Kilometer Stau nach einem Unfall, ihr werdet da über die Standspur geleitet. Bringt da mal bis zu einer Viertelstunde Zeit mehr mit. Alle Staus auch auf eurer Strecke, natürlich auch bei HR3 im Web und in unserer App. Die hat Frühlingsgefühle in einen 3-Minuten-Hit gegossen. Aufbruchstimmung mit Steffi Heinzmann jetzt und danach aus den 90ern, der fantastische Freddie Mercury. Kommt gut durch diesen wunderschönen Nachmittag hier in HR3. Ich bin Jan Reppern. Gute. Echte Abwechslung. Deine Hits. Deine Hits. Im Lieblingsmix. HR3. You feel like your soul would light. You know how love is, how it hurts and burns your world down, and it can tell you lies. Maybe we. Live another day, all we need is I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely, so lonely, living on my own. Mercury in HR3, großartig. Euch einen schönen Mittwochnachmittag. Endlich mal wieder die Oma treffen, ohne dass wir uns Gedanken machen, ob wir da gerade was einschleppen. 3 Corona-Selbsttests haben sie heute zugelassen. Wir rücken damit der Normalität hoffentlich noch mal näher. In ein paar Tagen gibt es die Tests bei uns um die Ecke im Supermarkt oder in der Drogerie zu kaufen. Dann Stäbchen in die Nase und zack, wissen wir, ob wir gerade im Moment ansteckend sind. Es ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, der uns weiterhelfen wird, möglicherweise noch unentdeckte Infizierte rauszufiltern und damit Infektionsketten weiter zu unterbrechen. Dafür ist es eine ganz tolle Idee. Damit sind die Tests also auch von unserem hessischen Virologen Dr. Martin Stürmer abgesegnet. Übrigens, keine Panik vor dem Stäbchen in der Nase. Am Freitag habe ich auch nochmal so einen normalen Schnelltest machen lassen. Stäbchen ganz tief rein. Ich hätte auch immer Sorge, dass ich das alleine nicht richtig hinkriegen würde, aber wir haben mit medizinisch ausgebildeten Testern gesprochen, die sagen, das ist jetzt alles easy. Diese neu zugelassenen Tests, die werden viel weiter vorne in der Nase durchgeführt als die alten. Ist damit auch eine gute Sache, um zum Beispiel die Schulen wieder komplett aufzumachen? Dann sehe ich das durchaus auch als Option. Morgens die Kinder mal kurz mit dem Schnelltest freitesten und dann ab in die Schule. Das klingt trivial, aber es wäre sicherlich ein ganz wichtiger Baustein. In Österreich machen das die Schüler übrigens schon länger. Wir Eltern rufen dann morgens einfach noch mehr Befehle ins Kinderzimmer. Zähne putzen, aufs Klo gehen, dann bitte ab zum Test. Für dich, damit du immer auf dem aktuellsten Stand bist. Für dich in Hessen. HR3. Stop the clocks, it's amazing. You should see the way the light dances up your hair. A million colors of hazel, golden and red. Saturday morning is fading. The sun's reflected by the coffee in your hand. My eyes are caught in your gaze all over again. Sheeran summt uns an wie eine Biene. Gleich ein Hit wie frische Luft in HL3. Die Simple Minds wehen euch durchs Haar, bei mir über die Glatze. Und wenn euch Frühling nicht reicht, Alvaro Soler macht's nochmal sonniger. Echte Abwechslung. HR3, deine Hits im Lieblingsmix. Sueño cuando era